Schluss. Die gute Nachricht zum Schluss ist, du kannst es schaffen. Das erfüllte Leben in innerem und äußerem Reichtum. Schon Jesus legte es uns ans Herz. Du kannst dich reich und glücklich schätzen, wenn du in diesem, unserem materiell reichen Teil der Welt auf diese gekommen bist. Schon damit erfüllst du alle Voraussetzungen, auf dieser Basis glücklich zu werden. Und du kannst sogar noch glücklicher werden, wenn du dich für die Ärmsten in weniger begüterten Teilen der Welt stark machst. Du liest richtig, du machst dich stark, wenn du dich für Schwächere einsetzt. Probier es aus, du wirst es sofort spüren. Sobald dich für Kinder oder erst recht behinderte Kinder oder gequälte Tiere, also die ausgeliefertsten Mitglieder unserer Lebensgemeinschaft, spreche, spüre ich sogleich diese Kraft. Wahrscheinlich mache ich das deswegen so gern und so oft, und du kannst es auch. Es stärkt dich und hilft ihnen. Und es ist ein bekanntes Phänomen. Mütter, die sich für ihre Kinder oder Jungen stark machen, können ungeheure, ja unglaubliche Kräfte entwickeln. Sie heben zur Not sogar LKWs hoch. Jeder muss seine Welt bewältigen und dir sind alle Mittel an die Hand gegeben. Du hast sogar zwei Hände, die dich an deine Möglichkeiten erinnern und sich der Polarität entsprechend ideal ergänzen. Jederzeit und überall kannst du zupacken und sich bietende Chancen ergreifen, um dein Leben und das Leben überhaupt in den Griff zu bekommen. Und du hast zwei Füße, die kannst du fast überall hinsetzen und die Welt erobern im Sinne von sie erkennen. Tu es und schau sie dir gut an. Nach Alexander von Humboldt ist die schlimmste Weltanschauung die von Leuten, die die Welt nicht angeschaut haben. Schau dir also deine Welt und die ganze Welt gut an und du wirst die bestmögliche Weltanschauung entwickeln. Unsere Erde ist überwiegend so unglaublich schön und wird dich begeistern. Das heißt, deinen Geist beflügeln und erfüllen. Und die beste, sich aus deiner Weltbetrachtung ergebende Weltanschauung wird dieses zauberhafte Gefühl der Begeisterung noch verstärken. Du wirst verstehen, was du erlebst, auf dem Boden der schon eingangs erwähnten Spielregeln. So kannst du eingreifen, um etwas in deinem Leben zu verändern. Das Ganze wird Sinn ergeben und Sinn machen. Damit sind alle Regeln der Salutogenese, der Gesund- und Heilwerdung erfüllt. Du hast dieses wundervolle Gehirn, um all das, die ganze Welt auf, wahr und wichtig zu nehmen. Ein Gehirn, das ein Leben lang wachsen will und kann, dein ganzes Leben lang, mit dir zusammen. Dass es das kann, ist inzwischen sogar wissenschaftlich belegt. Erhalte es dir, dieses Zauberhirn, schütze und behüte es. Ernähre es gut, mit gutem Fett, denn es besteht zu über zwei Dritteln daraus, und verschone es vor Handy- und WLAN-Strahlungen. Leg deinen Laptop an die Leine bzw. ans Kabel und du machst aus einer gefährlichen Krankheitsquelle die Chance zu weltweiter Verbindung und Verbundenheit. Lebensgefahr und Chance liegen oft so nah beisammen wie in dem chinesischen Doppelschriftzeichen für Krise. Es besteht aus dem Bildzeichen für große Gefahr und große Chance als Ausdruck der Polarität und der Nähe von Licht und Schatten. Und du hast dieses wundervolle Herz. Und öffnest dein physisches Herz jede Minute dutzende Male, um es auszudrücken. Mach das einfach im übertragenen Sinn nach. Öffne dein Herz und schütte es aus. Und es füllt sich anschließend wieder wie von selbst. Ständig und seit du lebst und solange du lebst. Und schon eröffnet sich dir das Geheimnis der Liebe. Ähnliches gilt für all deine Organe und ihre Themen. Sie entsprechen genau den Lebensprinzipien, die wir betrachtet haben. Und die in diesem Hörbuch nun hinter dir liegen, aber nur im Hörbuch. Im Leben liegen sie vor dir und warten auf ihre Verwirklichung durch dich. Veit und ich haben sie dir auf unsere jeweilige Art im Hinblick auf die Verwirklichung von Erfüllung und innerem und äußerem Reichtum nähergebracht. Dein Leben erwartet nun, dass du sie in ihm anwendest und verwirklichst und von der destruktiven auf die konstruktive, von der unerlösten auf die erlöste Ebene hebst und dich damit mit ihnen erhebst. Die Polarität von Yin und Yang wechselt sich im Entwicklungskreis in den Lebensprinzipien ab. Auf den archetypisch männlichen Eroberer Widder Mars folgt Stier Venus, die seine Eroberungen auf archetypisch weibliche Art bewahrt, behütet und vielleicht einzäunt. Ihr folgt der männliche Zwilling Merkur, der die Grenzen wieder öffnet und für Kontakt und Kommunikation, für Handel und Wandel sorgt. Gefolgt vom urweiblichen Krebsmondprinzip, das Familiengründung und Nestbau und Mutter und Kind in den Mittelpunkt stellt. Darauf folgt das männliche Sonnenprinzip mit seiner Aufgabe, sich vom Ego zum Selbst zu entwickeln, Ihm geht es um Autorität und Ausstrahlung. Ausgleichend folgt das weibliche Jungfrau-Merkur-Prinzip, das alles einordnet, misst und absichert. Nun folgt das männliche Waage-Venus-Prinzip mit den Themen Liebe und Frieden, Versöhnung, Schönheit und Ästhetik, Kunst und Kultur. Das ist tatsächlich archetypisch ein männliches Prinzip, dem das weibliche, alles zu verschlingen drohende Skorpion-Pluto-Prinzip folgt. Das auf völlige Wandlung, auf Metamorphose und Metanoia, tiefste Reue zielt. Anschließend richtet sich das männliche Schütze-Jupiter-Prinzip wieder nach außen mit Wachstum und Expansion, während es dem folgenden weiblichen Steinbock-Saturn-Prinzip um Reduktion aufs Wesentliche, um Klarheit, Struktur und Disziplin geht. Das folgende Wassermann-Uranus-Prinzip ist folglich wieder männlich, mit seinem Bestreben zu entpolarisieren, wie es Hofnarren auf humorvoll witzige Weise verstehen. Schließlich vervollständigt das weibliche, alles verbindende und vereinende Fische-Neptun-Prinzip den Entwicklungskreis und bringt das Numinose, Transzendente und Mystische ins Spiel des Lebens. Jede dieser 12 Stationen will erfüllt werden und bringt uns der Erfüllung näher, wie in diesem Hörbuch und noch detaillierter in Lebensprinzipien dargestellt. Erst wer jedes einzelne der 12 Prinzipien von der destruktiven zur erlösten Ebene wandelt, verwirklicht und vervollkommnet die Suche nach innerem und äußerem Reichtum. Wer diesen Weg wählt, hat auch, wie nebenbei, die 4 Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde auf seiner Seite. Denn der wunderbare Kreis führt auch durch die jeweils 3 Entwicklungsstufen der 4 Elemente. Das lodernde Feuer des Anfangs findet sich im Mars- oder Aggressionsprinzip, das aus seiner Mitte strahlende Feuer im Sonnenprinzip, das Jupiterprinzip spiegelt die innere Glut der Begeisterung. Das Fruchtwasser allen Anfangs entspricht dem Mondprinzip, das verschlingende Wasser der Moore verkörpert Pluto in die unendliche ozeanische Grenzenlosigkeit Neptun. Das Waageprinzip stellt das anfängliche Luftelement dar, während Uranus und Zwilling-Merkur-Prinzip seine weiteren Stufen repräsentieren. Das Erdelement beginnt mit dem harten Saturnprinzip, gefolgt von Stier Venus und Jungfrau Merkur. Im Ur- oder Lebensprinzipienkreis ist also alles enthalten. Er ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein wundervoller Kreis. Und alles steht für Erfüllung, Ganzheit und Vollkommenheit. Packen wir es an. Ich möchte mich von Herzen bei dir für deine Offenheit bedanken. Indem du dieses Hörbuch angehört hast, hast du einen deiner wertvollsten Schätze mit uns geteilt, deine Aufmerksamkeit. Denn da, wohin du deine Aufmerksamkeit richtest, folgt dein Leben. Ich wünsche dir so sehr, dass dieses Hörbuch dich dazu inspiriert, deinen Fokus entspannt und kontinuierlich auf wahren Reichtum auszurichten. Denn wenn du das tust, weiß ich, was geschehen wird. Du wirst Reichtum erfahren. Du wirst Reichtum erschaffen und du wirst Reichtum großzügig mit uns anderen teilen. Ich hoffe, dir ist während der Lektüre noch bewusster geworden, dass Reichtum nicht primär ein Kontostand, sondern eine Lebenseinstellung ist. Dich nach einem reichen Leben zu sehnen und es zu verwirklichen, ist kein Egoismus, es ist dein Geschenk an uns alle. Nachdem ich mehr als ein Jahrzehnt meiner Suche damit verbracht hatte, nach Perfektion zu streben und mehr Reichtum hart verdienen zu wollen, wurde mir ein unschätzbares Geschenk zuteil. Ich durfte erkennen, dass die Schöpfung uns genauso liebt, wie wir sind. Und dass wir nicht hier sind, um richtig zu werden, sondern um die natürliche Vollkommenheit des Lebens zu erkennen und mit unseren Taten zu feiern. Seitdem beseelt mich die Vision einer Menschheit, die sich aus der würdelosen Enge ihrer Angst und Gier zu der Größe emporschwingt, für die wir geschaffen wurden. Mangel ist eine Illusion im Geist. Lass sie uns gemeinsam berichtigen und dann gemeinsam feiern. In Achtung für die kostbare Chance deines Lebens. Dein Veit und dein Rüdiger.